Einmal Bad Salzuflen, bitte. 2,80. Sind Sie nicht ein bisschen jung für eine Kur? Was? Ach so. Ja, witzig. Nee, ich bin wegen was anderem hier. Ich habe davon gehört, dass es einen Fan gab, der sozusagen im Nachhinein versucht hat, die Stätten unseres Wirkens zu erkunden und dem Mythos nachzugehen. Und wer ist es? Welchen meinst du? Ich weiß nicht, wer das war und wann das war. Hey, junger Mann, Füße vom Sitz. Oh, Mann, hast du mich erschreckt. Tja, so ist der Tonfall hier. Du kommst wohl nicht von hier, ha? Nee. Was hörst du denn da für Musik? Ach, kennst du wahrscheinlich eh nicht. Sag doch mal. Bernd Begemann heißt er. Nee, kenne ich nicht. Kann ich mal hören? Klar. Hier. Verkehr der Welt, sei überall. Bad Salzuflen, Red Wein. Bad Salzuflen, weltweit. Die Geburt des Diskurs-Pop aus dem Geiste der Kurtaxe. Ein Feature von Heiko Bär und Christian Möller. Okay, noch mal ganz kurz, damit ich das schnalle. Mhm. Du fährst also stundenlang mit dem Zug in einen Kaff in Ostwestfalen, um dir anzugucken, wo irgendwelche Bands herkommen? Ja, Moment. Das sind nicht irgendwelche Bands. Sagen dir Blumfeld und die Sterne was? Die haben hier angefangen auf ihrem eigenen Label. Das hieß fast weltweit in den 80ern. Und wenn das hier passiert ist, wieso weiß ich nichts davon? Weil, naja, die Bands, die da waren, die sind halt erst später bekannt geworden, als sie schon weggezogen waren nach Hamburg zum Beispiel. Hamburger Schule schon mal gehört? Die Sterne oder Blumfeld und so Bands? Ja, genau. Und die haben ja dann auch andere total beeinflusst. Tomte, Ketka und so. Und ich habe das sehr genau verfolgt. Auch damals, bevor es Ketka gab, mit meiner damaligen Band Bad Alive. Und war ganz besonders der Band Blumfeld sehr zugetan. Markus Wiebusch, Sänger und Songschreiber der Band Ketka. Zusammen mit Tomte-Sänger Thies Ullmann, Inhaber des Independent-Labels Grand Hotel van Cleef. Und als es dann zum Bruch kam, 1999, von Bad Alive, war es für mich irgendwie klar, dass ich was mache, was irgendwie einen Weg findet zwischen dem Übel namens Deutschrock und den doch sehr, sehr tollen Hamburger Bands und den Bands, die dazugehören, Hamburger Schule. Und hab dann Ketka angefangen. Naja, und bei mir war es so, dass ich durch Ketka und so auf die Hamburger Schule-Bands gekommen bin. Für meinen Blog habe ich dann halt immer mehr recherchiert. Was denn für ein Blog? Ja, so ein Musikblog, das ich schreibe. Wie gesagt, dabei bin ich dann drauf gestoßen, dass die hier in Bad Salzuflen mit dem Musikmachen angefangen haben. Frank Spilker von den Sternen, Jochen Diestelmeier von Blumfeld und Bernd Begemann. Ja, und ich wollte mir das mal ansehen. Den Ort, an dem das alles losging. Ja, das kann schon sein. Wenn da so viele Leute herkommen, die dann doch im Laufe ihres Lebens so viele Lieder geschrieben haben, die einen berühren, dann kann man sich das schon mal angucken. Und dass man dann aus der Rückschau, ich kenne aber die Wurzeln von dem und so, ne? Und guck mir jetzt mal an, wo alles angefangen hat. Was heißt offen, so, da wären wir. Zur Linken sehen wir Fachwerkhäuser, Eisdielen und zur Rechten eine Bäckerei mit Stehkaffee, Brunnen mit Heilwasser, Bad Salzuflen, Rock City. Ach komm, ich meine, klar, hier ist nicht New York, nicht aber New York, hier ist noch nicht mal Bielefeld. Bad Salzuflen, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen. Etwa 53.000 Einwohner. Bekannt geworden als Thermalkurort. Als junger Mensch in Bad Salzuflen war man umgeben von Siechen und Sterbenden. Und von degenerierten Arbeitern aus dem Ruhrgebiet, die viermal pro Jahr eine Kur verschrieben bekamen. Ich bin selbst als in einer Pension groß geworden und man hat mir als Kind schon beigebracht, möglichst nicht aufzufallen, nett zu den Gästen zu sein, nicht unangenehme Misstöne zu bringen, weil die Leute von dem Kurbetrieb abhängig waren. Zum Beispiel, als ich einmal mit einem winzig kleinen Transistorradio, was winzig leise spielte, in eine christliche Bäckerei kam, war das Erste, was die christliche Bäckereiverkäuferin sagte: Wir wollen hier unseren Frieden. Das ist für mich Bad Salzuflen. Meine Damen und Herren, Sie denken, das, was Sie hier sehen, ist ein ganz normaler Schulhof. Aber weit gefehlt. Es handelt sich hier um einen musikhistorisch bedeutsamen Ort, wie Ihnen sicher dieser junge Mann hier gern erläutern wird. Denn hier haben sich, wie hießen diese Typen nochmal? Frank Werner und Bernd Begemann. Hier haben Frank Werner und Bernd Begemann sich also kennengelernt. Und zwar, wo genau? In der Raucherecke. Das muss auf dem Schulhof gewesen sein. Bernd Begemann, geboren 1963 in Bad Salzuflen als Sohn eines Tierarztes. gehörte in den 70er und 80er Jahren zu dem Kern der Gruppe von Musikern um das Label Fast Weltweit, Wegbereiter der Hamburger Schule. Auch bekannt unter dem Künstlernamen Der elektrische Liedermacher. Heute zusammen mit der Band Die Befreiung unterwegs. Bernd war eine Klasse unter mir oder zwei Klassen? Frank Werner, ebenfalls Mitbegründer des Fast Weltweit Labels, für das er als Tontechniker und Studiobetreiber arbeitete. Heute nicht mehr Musikgeschäft tätig. Arbeitet als IT-Spezialist in seiner Heimatstadt Bad Salzuflen. Und Bernd hat sich quasi regelmäßig in die Raucherecke gedrängelt. Und da er damals schon eine schillernde Person war, war es einfach, ihn kennenzulernen. Und ich glaube, ich habe ihn angesprochen, weil ich gehört hatte, dass er eine Bandmaschine hatte. Und außerdem hat er vorher in der Schulaula irgendwie Mundharmonika gespielt. Dann dachte ich mir, jemand, der Mundharmonika spielt, der wird ja nicht so arrogant sein. Und durch ein Gespräch hat sich herauskristallisiert, dass ich einen Kassettenrekorder hatte, der eine bessere Aufnahmequalität hatte. Und Bernd hatte damals eine kleine Band, die hieß Vatikan, das war eine Punkband. Und sie haben jemanden gesucht, der Aufnahmen machen konnte. Und wir haben uns Equipment in einem Herforder Laden zusammengeliehen, Mikros, und haben zusammen in einem Jugendzentrum Aufnahmen gemacht über ein paar Tage. Also das war der Anfang. Bernd hat mich in seiner Greifkleinigkeit immer beeindruckt. Bernd ist schlagfertig. Bernd ist sehr prägnant, sehr aussagefähig. Also das fiel auf, allein durch seine Schlagfertigkeit. Er hat mit wenigen Worten verstanden, jeden Lehrer aus der Raison zu holen. Frank Werner ist ein wundervoller, sanfter Mensch einfach. Man fühlt einfach, ich bin überhaupt nicht esoterisch, aber er hat so wirklich so eine gute Aura. Du weißt, dass er gute Dinge machen wird. Davon fühlt man sich auch angezogen. Jemand, der neugierig ist, der aufgeschlossen ist, aber ruhig ist. Bernd war musikbegeistert, Bernd war ein junger Punk. Und Frank Werner war eben auch so ein bisschen hippie-esque. Aber auch wieder nicht, weil er ein bisschen wie John Lennon aussah. Faszinierend. Man hatte so Antennen für Leute in der Zeit, weil es nicht so viele Leute gab, die irgendwas machten. Leider musste ich die Stechkette in die Steche stecken. So konnte ich mir dein Gesicht nicht merken. Deshalb habe ich dich nicht nach dem Namen gefragt. Und deshalb habe ich dich nur noch von hinten gesehen. Doch ich dachte für mich, du bist wunderschön. Naja, heute kannst du ja zur Not mit deinem Smartphone Songs aufnehmen. Aber damals, da hat das ganze Equipment Tausende von Euros gekostet. Und D-Mark. Ja, D-Mark. Auf jeden Fall Frank Werner. Der Toningenieur? Ja, genau. Der hat scheinbar echt einiges auf sich genommen. Hat seine Kohle für Equipment rausgehauen, obwohl er selbst in keiner Band gespielt hat. Nur um die Musik von anderen aufzunehmen. Diese Idee hat ihn jahrelang praktisch Haferflocken essen lassen und Wasser trinken lassen, nur um sich immer bessere Bandmaschinen kaufen zu lassen, bessere Mikrofone kaufen zu lassen. Wasser und Haferflocken? Das ist ja nur kurz über Wasser und Brot. Ja, krass, oder? Naja, der wollte vielleicht auch einfach nur dazugehören. Und wer war sonst noch so dabei? Ich meine, der wird die Kohle wohl nicht nur für Bernd Begemann ausgegeben haben, oder? Das war eine Clique von Leuten, die sich alle für Musik interessiert haben. Die kamen auch nicht alle nur aus Bad Salzuflen, sondern hier aus der Gegend, Herford zum Beispiel. Bernd hat die Schule gewechselt und ist nach Herford gegangen. Er war auf dem Herforder Gymnasium etwas später und dort hat er einen Teil der anderen Szene kennengelernt. Zum Beispiel Michael Gierke und Achim Knorr, die waren quasi auf derselben Schule, soweit ich weiß. Achim Knorr, damals Musiker unter dem Künstlernamen Der Fremde, heute als Comedian aktiv. Michael Gierke, heute Filmkritiker und Journalist, damals Sänger und Songschreiber der Band Jetzt. Vielleicht hast du recht, vielleicht klebt an Großstädten Pech, aber ich kann hier nicht bleiben. Zug wird gleich gehen. Als ich noch in Herford zur Schule ging mit Michael Gierke, war es für mich ein Fest, wenn ich ein Lied geschrieben hatte, nachts zu Michael zu gehen. Und dann hatte er vielleicht auch ein Lied geschrieben und sang mir das vor. Und dann konnte ich dann auch meine unglaublich klugen Sachen dazu sagen. Und das ist wirklich eine Art von vornehmer Kommunikation. Ende der Welt, Ende der Welt. Ah, da hinten ist es ja. Gartenbaumschule Spilker. Eine weitere pophistorisch bedeutsame Stätte, nur mit recht hohem Rentner- und Topfpflanzenaufkommen. Ja, sehr witzig. Warte mal, ich mach mal schnell ein paar Bilder, ja? Okay, aber nicht jedes Usambara-Feilchen einzeln, ja? Nein, nein. Weißt du, hier ist Frank Spilker von den Sternen groß geworden. Du weißt schon, was hat dich bloß so ruiniert? Kennst du? Nee. Warte mal. Hier, hör mal. Warst du nicht glücklich, bis auf die Beschwerlichkeiten mit den anderen. Frank Spilker. Geboren 1966 in Herford als Sohn eines Gärtners. Sänger und Texter der Band Die Sterne. Vorher mit mehreren Bands auf dem fast weltweit Label aktiv. Ah, ja, schon gut. Ja. Also das kennt ja nun jeder. Ja. Also ganz blöd bin ich nun auch nicht. Und den Eltern gehörte die Gärtnerei hier? Mhm, genau, und der Bauernhof, der dazugehört. In dem Haus hat Frank in den 70ern mit dem Musikmachen angefangen. Krass. In einem Zimmer unterm Dach. Dass sie nichts hören wollten oder nichts glauben. Ich habe mit meinem besten Freund zusammen Gitarre spielen gelernt. Und zwar, weil sein Vater irgendwie in einer Tanzband gespielt hat und hat uns so ganz geschickt unter Überlassung von der roten Mundorgel und irgendwelchen anderen Noten und vor allen Dingen eben auch Gitarren wird ein paar Tipps das beigebracht. Wir haben uns halt gegenseitig so gecoacht. Und dann auch war natürlich auch sofort der Wunsch, da eine Band zu machen. Ich war am Anfang ein völlig unbeschriebenes Blatt. Ich kannte so ein paar Sachen von meinen älteren Brüdern, also liegen gelassene Beatles-Singles und den ganzen Popkram von damals, 70er Jahre, ABBA oder was weiß ich. Und habe dann irgendwann mit der Neuen Deutschen Welle vor allem meinen Horizont stark erweitert. Also das war aber auch einfach eine Altersfrage oder eine gewisse Koinzidenz, weil wir waren alle wahnsinnig gut informiert worden in den englischen Radiosender, also über BFBS. BFBS, British Forces Broadcasting Service. Soldatensender der britischen Armee. In den 80er Jahren bekannt für seine progressive Musikauswahl und deshalb auch in Deutschland beliebt. Ich habe sehr viel BFBS gehört, ich habe sehr viel John Peel gehört. This is another one that would have been in my top 10, I think, from their session. Freiwilliger Selbstcontroller at number 33. John Peel, einflussreicher britischer Radiomoderator und DJ, verhalf in seinen Sendungen vielen Bands aus dem Punk- und Independent-Bereich zur Bekanntheit. Seine Sendung John Peel's Music bei BFBS wurde auch von Deutschen viel gehört. Dort spielte er auch unbekannte deutsche Bands. Man hat aber eben über John Peel auch Sachen mitgekriegt, also richtigen Punk mitgekriegt. Also was weiß ich, so die Mimis in Bremen oder irgendwelche, also wirklich abgefahrenes Zeug oder FSK lief da und so. Das hattest du natürlich, hatte das allgemeine Verständnis von Neuer Deutscher Welle auch überschritten. Also im regulären Radioprogramm lief sowas natürlich nicht. Cool, habe ich schon verstanden. Aber mit den Sternen hat das ja wohl weniger zu tun. Nö, Frank Spilker hatte ja vorher noch so ein anderes Projekt. Das hieß The Discount. Hier, hör mal. Hä, ich dachte, das wären alles so Gitarrenbands. Nee, das denken ja immer alle. Aber in diesem Studio haben die ja ganz viel rumexperimentiert. Das waren ja richtig viele Leute. Eben Bernd Begemann, Frank Spilker, dann Achim Knorr, Frank Werner. Ah, der mit den Haferflocken. Genau, der hat sich nämlich hier ein Studio gebaut. Klangforschung haben sie das genannt, weil sie halt neue Sachen ausprobieren wollten. Und das war hier? Ja. Ist aber schon ein ganz schönes Stück außerhalb. Also ich war hier noch nie. Ja, aber es muss hier gleich sein. In einer Wohngegend steht im Internet. Irgendwo am Wald. Ihr müsst euch eine große Villa vorstellen, die mit mehreren Parteien bewohnt wird, ein Mietshaus. Und der Nachbartrakt des Mietshaus ist eine kleine Bruchsteingarage, 40 Quadratmeter mit drei Räumen unterteilt. Ein Aufnahmeraum, eine Schlagzeugkabine und ein Abmischraum. Das war ein extrem super Ort, also eben mitten im Wald und so unentdeckt. Und da konnte man abhängen, Bier trinken und dazu noch Musik machen. Da ist es. Warte, ich mach mal eben ein paar Fotos. Fotos von außen? Lass uns doch mal reingehen. Meint es nicht, dass es leer steht? Ja, das wird im Netz halt zum Verkauf angeboten, aber ich weiß noch nicht, ob wir... Wir können doch mal sehen, ob wer da ist. Ach, komm, lass mal lieber... Du wolltest das doch unbedingt sehen. Ja, aber... Also dann können wir doch da einfach mal ein bisschen ja, reingehen. Aber nein. Hey, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Du fährst hunderte Kilometer durch die Gegend, um zu sehen, wo deine Musikheroes herkommen. Und jetzt, wo wir da sind, an dem Ort, wo alles passiert ist, bei dem Studio, kommst du mir mit Privatgrundstück? Ja, aber wenn uns jemand beobachtet? Boah, echt, komm. Komm, wir klettern einfach mal rüber und mach mal Räuberleiter. Und dann war da noch Bernadette Hengst. Bernadette La Hengst. Bürgerlich Bernadette Hengst. Geboren 1967 in Bad Salzuflen. Bekannt geworden in den 90er Jahren mit der Band Die Braut haut ins Auge. Später Solokünstlerin und Theatermacherin. Und ich kannte Frank halt von der Schule. Wir hatten auch zusammen Theater gespielt und ich wusste, dass er in der Band spielt und ich fand das auch immer cool. Wir waren in den Freistunden oder wenn wir blau gemacht haben, bei ihm in seinem Zimmer, bei seinen Eltern in der Gärtnerei, das war gegenüber von unserer Schule. Und ja, er wusste auch, dass ich singe, aber ich hatte halt noch nicht eigene Stücke geschrieben. Also ich habe ja auch noch nie irgendwas aufgenommen gehabt. Ich glaube, die erste Band, die ich dann dort gesehen habe beim Aufnehmen, war Der Fremde, also Achim Knorr. Und es hat mich extrem beeindruckt, wie der gesungen hat und seine eigenen Texte gesungen hat. Also es hat mir Schauer über den Rücken laufen lassen und ich habe gedacht, wow, und das sind seine eigenen Texte. Und er drückt sich richtig aus, der erzählt mir was. Und das hat was mit mir zu tun. Schau auf nur weg. Dann bin ich so froh, dass sie dabei war. Ich meine, wie furchtbar ist eine Szene, wo nur Jungs sind? Das ist echt grauenhaft. Ich habe das nicht so richtig wahrgenommen, dass ich das einzige Mädchen bin. Also damals, ich hatte jetzt keine Idee von Feminismus oder so. Da ich keine anderen Mädchen kannte, die Musik gemacht haben, war das für mich eher so selbstverständlich. Sie ist sowieso eine Abenteurerin. Sie ist, bevor sie fast weltweit aufgetaucht war, ist sie auch allein mit ihrer Akustikgitarre rumgetrennt und hat Straßenmusik gemacht. Das ist eine Sache, die sich die Jungs nicht getraut hätten. Michael Görk und ich, wir haben einmal Straßenmusik in Paris gemacht für 10 Minuten und fanden wir das zu beängstigend. Bernadette hat das monatelang gemacht, meine Güte. Also die war bestimmt tougher als wir Jungs. So eine müsste es mal bei mir in der Schule geben. Bei mir sind wirklich nur Weicheier und Loser. Und damit meine ich vor allem die Jungs. Pass auf! Ich glaube, das Besondere bei denen war, dass dieses Jungs-Mädchen-Ding irgendwie nicht wichtig war. Das waren halt alles Außenseiter und komische Freaks. Also aus der Sicht ihrer Klassenkameraden. Ich glaube, das war so ein Wir-gegen-den-Rest-der-Welt-Gefühl, das die da hatten. Ganz schön muffig hier. Hm. Wo ist denn der Lichtschalter? Ah, hier. Naja, ne? Fahrräder, ein paar Gartenstühle. Sieht irgendwie nicht so nach Studio aus. Ja. Schau mal da hinten. Ja, aber hier stand wahrscheinlich das Mischpult, wo Frank Werner saß. Und da hinter der Glasscheibe der Raum für die Musiker. Das ist alles noch... Was denn? Boah, was ist das denn? Was denn? Ey, ich glaube, das ist das erste Blumenfeld-Demo. Was? Ja. Verarscht. Oh, Mann. Hier stehen wir. Oh, hier sind wir angelangt. Wir haben nichts in der Jeder hat für sich geschrieben und kam dann damit an und hat es entweder allein realisiert oder mit Hilfe der anderen. Und die anderen haben vielleicht so ein bisschen drin rumgenölt. Das würde ich aber nicht sagen. Oder, hey, das ist aber interessant, wo hast du das denn her? Das habe ich nirgendwo her, das habe ich mir selbst ausgedacht. Alles ein bisschen kindlich. Im Grunde ist es ja so eine Hippie-Kollektiv-Idee oder so, dass man so diese Einheiten von Bands und so weiter in Frage stellt. Also jetzt nichts Neues, aber es war halt irgendwie auch hip und hatte vor allen Dingen, glaube ich, in der Situation, wo einige der Songschreiber gar keine Band hatten, also nämlich Bernd Begemann zu der Zeit hatte keine Band, Michael Gierke nicht und Distelmeier auch nicht, sozusagen die Ressourcen der anderen mitzunutzen. Ja, das heißt, wir haben unsere Bands so durcheinander, Musiker durcheinander gewürfelt. Es hat sich immer so ergeben, dass meistens Frank, glaube ich, hat, ja, so und so, nimmt gerade was auf, komm doch mit und mach ein paar Handclaps. Und so ging das über Jahre. Und die Handclaps waren dann immer ein bisschen exakter. Es ging darum, irgendwas einzufangen, was wir sind. Wir wussten also für uns selbst nicht, was wir genau sind, aber in diesem Studio, in der Klangforschung, sollte das rauskommen. Es war auch so, dass wir uns alle gegenseitig sehr ja, in Beschlag genommen haben, sag ich mal. Also wir sind alle sehr mitteilungsbedürftige Menschen, die Leute sehr in Beschlag nehmen können. Und es war teilweise so in Beschlag, dass man nur noch in dieser Welt sich bewegt hat. Also alle Gedanken, die ausgetauscht wurden, waren für mich für 2 Jahre ungefähr wichtiger als die Gedanken von anderen Leuten. Unsere Aufnahmen, ich sage jetzt unsere, obwohl einige verwehren sich gegen diese Vereinnahmung und so. Aber ich sage jetzt unsere, weil das war die Sache, die uns wirklich geeint hat. Wir wollten unsere Stimme finden. Und wir wollten nicht so klingen wie die Typen im Radio. Arschloch! In deine fette Karre wäre ich eh nicht eingestiegen, du blöder Wichser! Oh, dieses Warten auf Leute, die sich erbarmen, ey, das nervt hier echt am allermeisten. Ja, man kommt hier einfach echt nicht weg. Zumindest am Abend und am Wochenende. Ja, dann trampst du halt. Und wenn du darauf keinen Bock hast, musst du nett zu deiner älteren Schwester sein mit Führerschein. Oder du brauchst einen Freund, der halt 18 ist. Okay. Scheißegal. Also, wo fahren wir jetzt genau hin? Nach Enger, ins Forum. Aber weißt du, wie das weiterging? Bernd wollte nämlich raus aus Bad Salzuflen. Boah, das wundert mich gar nicht. Ja, der wollte auch die große Karriere. Und damals gab es einen Typen namens Alfred Hilsberg. Der hatte so ein Label. Alfred Hilsberg. Musikjournalist und Labelbetreiber. Trug mit seinen Artikeln wesentlich zur Verbreitung von Punk und New Wave in Deutschland bei. Er fand den Begriff Neue Deutsche Welle. Auf seinem Label Zickzack erschienen unter anderem die ersten Alben von Blumfeld. Guck mal, geil, der Held. Ah, du blöder Wichser, du! Naja, und zu dem Hilsberg hat Bernd halt ein Demo geschickt. Ich weiß, was jetzt kommt. Ja, und er ist von hier aus nach Hamburg getrampt, oder? Nee, nicht ganz. Frank Werner hatte zum Glück ein eigenes Auto. Ja, klassisch. Frank Werner und ich fahren mit diesem wirklich schlechten Auto nach Hamburg und warten stundenlang auf Alfred Hilsbergs Türschwelle auf den großen Mann selbst, der immer sowas wie als der Szene-Papst bezeichnet wurde. Und der dann, wenn Alfred Hilsberg eine Platte von dir rausbrachte, hast du auf jeden Fall eine große Besprechung in den paar Musikzeitschriften, die zählten. Und damals haben Leute wirklich religiös Musikzeitschriften gelesen. Und wenn irgendwas Album des Monats war, dann wurde das auch gekauft. Und in der Wohnung selbst war das ein besonderes Gefühl, weil er hatte vor seinem Kassettenrekorder einen riesigen Haufen Kassetten. Und ich glaube, eine der oberen Kassetten war die von uns. Und die Hoffnung war für uns am Anfang, also von den Sachen von 83, dass ein Stück auf einem lokalen Sampler erscheint. Und ja, hört sich unsere Aufnahmen an und geruht, sie nicht rauszubringen. Danach haben wir von Herrn Hilsberg nichts mehr gehört. Also letztlich viel Rauch um nichts. Alles ist Warten, alles ist Hoffen, alles ist Wünschen und all dieses Wissen. Alles ist Glauben, alles ist Beten und all dieses Vermissen. Bring dich nicht zurück zu mir. Bring dich nicht zurück zu mir. Das bringt dich nicht zurück zu mir. Das ist ja beschissen. Fahren die da extra zum großen Plattenboss hin und dann wird das alles nichts. Ja. Aber irgendwie haben sie sich davon nicht kleinkriegen lassen. Vor allem Bernd. Ich hatte eine heroische Haltung dem Leben gegenüber. Das kann mich alles nicht brechen. Was soll's? Ein Typ will deine Platte nicht rausbringen. Na und? Ich bin jung, ich bin stark, ich habe noch 1000 Lieder in mir. Irgendwie werden die rauskommen, irgendjemand wird das hören. Bei den anderen war es ähnlich, die waren so frustriert, dass sie ihr eigenes Label gegründet haben. Ja, apropos frustriert, ey, ich dreh hier langsam echt durch, ey, nix passiert, immer nur warten. Warte, der da hält, garantiert. Hey, geh von der Straße runter! Super, vielen Dank, ja, wir wollen nach Enger, ist das okay? Ey, alles klar, wir können mit! Ach, super, na dann. Okay, sorry. Was hast du eben gerade nochmal erzählt? Naja, diese Absage an Bernd war, glaube ich, hart. Und da haben die anderen sich überlegt, dann gründen sie halt einfach ein Label. Fast weltweit eben. Komischer Name. Das ist irgendwie so lustig. Oh, gemeint. Aber es ist irgendwie ein bisschen so ein Loser-Witz irgendwie. Also so ein Loser, der sagt, ja, wir sind ja fast weltweit vertreten. Und zwar in Herford. Ja, das ist so, wir können es ja eh nicht schaffen. Also, gerade wenn man Provinzloser ist, darf man nicht raushängen lassen, Provinzloser zu sein. Stimmt, man darf sich nicht immer selber so runtermachen. Und Woher hatten die damals das Geld, eine eigene Plattenfirma zu gründen? Naja, keine richtige Plattenfirma in dem Sinn. Ein kleines Indie-Label. Die haben alles selber gemacht. Bei Frank Werner hatten sie das Studio. Da haben sie aufgenommen. Dann haben sie die Aufnahmen auf Kassetten überspielt. Da waren ein paar Kassettenrekorder da und zur Not haben wir uns sogar, selbst im schülerhaften Sinne, einen 10-20 Rekorder geliehen und dann eine Serie mitgemacht. Das Coverdesign hat die Freundin von Frank Werner gemacht. Naja, und dann haben die Bands ihre Tapes selber in die Plattenläden gebracht. Wow, also das nenne ich mal echt Indie. Das ist ganz stark das Ding von Frank Werner gewesen. Also für den ist es immer ein Ideal gewesen, unabhängig von großen Plattenfirmen, so einem Indie-Level Kultur, Musik zu vertreiben, ohne dass das große kommerzielle Ding ins Spiel kommt. Für Frank war das immer ganz wichtig. Das ist das auch, was er im Grunde anschieben wollte mit seinem Studio, mit der Zusammenarbeit mit uns. Also es war vor allen Dingen das Bedürfnis, zusammen ein eigenes Sprachrohr zu bilden. Ein gemeinsames Sprachrohr zu bilden. Das heißt, der wichtige Punkt war für uns, dass allein eine Band also sehr wenig Möglichkeiten hat, wahrgenommen zu werden. Und wir haben uns erhofft, im Zusammenschluss und bessere Möglichkeiten für uns herauszuarbeiten. Also einfach aus dem Gedanken, gemeinsam wird man besser wahrgenommen. Dieses ganze fast weltweite Ding ist ja ein Klickenphänomen. Also du hast natürlich die Protagonisten, die eine Band gemacht haben, die jetzt vielleicht auch bekannt sind. Du hast irgendwie so einen Katalysator wie das Studio von Frank Werner. Aber auf der anderen Seite gab es auch sozusagen die Multiplikatoren so im Publikum oder so. Also unsere Freunde und Freunde von Freunden, die dann so dafür gesorgt haben, dass das auch ein paar Leute mitbekommen haben. So vielleicht 50 Leute oder so oder 100 Leute, die dann bei den Konzerten waren, aber auch nur, wenn alle Bands gespielt haben. Okay, danke fürs Mitnehmen. Hier soll es jetzt sein, das Forum? Ja, da drüben. Sieht eher zu aus. Sieht sehr zu aus, wenn du mich fragst. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass in so einem Mini-Cuff irgendwie ein wichtiger Club sein soll. Guck noch mal in dein Handy nach. Warte mal. Ja, hier steht's doch. Forum Enger. Musikclub in der ostwestfälischen Stadt Enger, Kreis Herford. 1974 als Jazzclub gegründet, wurde er in den 80er Jahren zu einem wichtigen Veranstaltungsort für Punk-, Hardcore- und Indie-Konzerte. Von den Lesern der Musikzeitschrift Spex zum besten Club Deutschlands gewählt. Im Forum machten viele internationale Acts Station, die sonst nur in größeren Städten auftraten. Sogar Nirvana haben hier damals gespielt. Ja, ist klar. Und als Vorband Pearl Jam und danach noch R.E.M., wenn die gerade mal Zeit hatten. Ganz im Ernst, Nirvana war hier die Vorband. Die haben vor 40 Leuten gespielt. Die Leute sind in den 80ern aus dem Ruhrpott angereist, um hier Bands zu sehen. Habe ich nie was von gehört. Kein Wunder. Hier steht's, guck mal. Ah, ja. Wir haben 1998 dich gemacht. Ich mach trotzdem ein paar Fotos. Das war ja klar. Forum ist ein kleiner selbstorganisierter Club in Enger gewesen. Der hat dort mehrere Jahre existiert, wird heute in Bielefeld weitergeführt. Und die Leute haben dort sehr, sehr eigenständig über ihr Musikprogramm entscheiden können. Und das war für uns eine Möglichkeit aufzutreten oder auch eine sehr gute Möglichkeit, also andere Bands zu sehen. Also es gab dann fast so eine Zwanghaftigkeit, in dieses Forum Enger zu gehen. Das hatte immer mittwochs und sonntags Disco. Sonst natürlich auch Konzerte, aber vor allen Dingen diese Disco-Termine mussten von mir unbedingt eingehalten werden, weil wenn ich da nicht hinkommen konnte, dachte ich, die Welt bricht zusammen. Ich verpasse alles für den Rest meines Lebens. Und ich glaube, dass das Forum Enger als kleiner Club, der aber weltweites Renommee hatte, im Grunde ein Punkt war, an dem Musiker, Fans, spätere Booker sich getroffen haben. Christoph Jacke. Pop- und Medienwissenschaftler an der Uni Paderborn. Und man natürlich die Welt in Enger vorgesetzt bekam und wo eben Menschen aus dem Ruhrgebiet, aus Hannover, aus Münster, aber auch aus dem Ostwestfälischen selbst hinpilgerten geradezu. Denn jede angesagte Band hat sicherlich auch in Berlin oder Köln gespielt, aber erst recht oder manchmal auch nur in Enger. Ich habe Jochen im Forum kennengelernt und Das war der Junge mit Regenschirm. Also wirklich mit altem Trenchcoat und Regenschirm. So kann man sich ihn damals vorstellen. Jochen Distelmeier, Jahrgang 1967. Ehemals Sänger und Texter der bis heute einflussreichen Band Blumenfeld. Heute Solokünstler. Und er hat zur damaligen Zeit noch Englisch gesungen. Seine Band hieß White Palms. Und da waren die ersten Überzeugungen Sachen, warum singst du nicht Englisch und warum nicht Deutsch? Und sicher etwas später hat er dann auch so Personen wie Bernd kennengelernt. Und dann war die Überzeugung sehr leicht. Aber auf der anderen Seite, also es war üblich, halt bei den meisten Bands sich in Englisch erst auszudrücken. Deutsch singen nur Schlagersänger oder Liedermacher, die gegen Atomkraft sind und so. Es ging zu der Zeit echt nur Funpunk. So alles andere konnte man nicht auf Deutsch machen. Was man hört, das Musiker ist immer das Übliche. Ja, das klingt ja nicht so gut. Man kann ja auf Deutsch nicht so gut singen wie auf Englisch und so weiter. Boah, Deutsch wäre hässlich. Das ist, weil es hässlich benutzt wurde. Das finde ich echt gut. Also ich stelle mir das gerade vor, wie Bernd Jochen hier im Forum ins Ohr schreit, er soll es doch mal mit deutschen Texten probieren. Nee, Bernd war hier gar nicht mehr dabei. Der war ja schon in Hamburg und wahrscheinlich hat ihn Bernadette dann auch mehr interessiert als Jochen. Aha, da ging was. Ja, die beiden waren ein Paar. Das wusste auch lange keiner außerhalb von den fast weltweit Leuten. Eigentlich bis heute. Bernd und ich waren eine große romantische Liebe. Ja, es war mal die erste Liebe richtig meines Lebens. Wir haben ja dann auch geheiratet, als ich 19 war und nicht nach Hamburg ziehen wollte. Ich wohnte ja noch in Bad Salzuflen und wir waren schon 2 Jahre ein Paar. Und ich wollte nach Berlin ziehen, weil ich meine eigene Stadt erobern musste. Und er hat das dann akzeptiert mit den Worten, du kannst gehen, wohin du willst, aber dann musst du mich heiraten. Ich bin sicher, dass alle Bernadette toll fanden, aber mich hat sie geheiratet. Ja, ich glaube, das ist halt auch die erste Liebe, die verlässt einen nie so wirklich. Ich glaube, wir lieben uns bis zum Ende unserer Tage. Oh, das ist schon romantisch. Ich weiß gar nicht so genau, warum die da so ein Geheimnis draus gemacht haben. Naja, Bernadette wollte halt als Künstlerin gesehen werden und nicht als nur so ein Anhängsel. Also ich kann das gut verstehen. War das dann schon eine Fernbeziehung? Bernd war doch in Hamburg, oder? Bernd wollte von Anfang an ausbrechen. Bernd war in dem Sinne Protagonist bei fast weltweit, aber war auf der anderen Seite aber auch erklärt für eine Industriekarriere. Das heißt, das hat Bernd ja damals auch mit der Antwort geschafft. Die Antwort. Gitarrenpopband. 1987 in Hamburg von Bernd Begemann gegründet. Häuser und Straßen sind ein Labyrinth. Für uns war das eher so eine Art Testballon, um zu sehen, wie fühlt sich das an, welche Erfahrungen hat er damit und welche Möglichkeiten ergeben sich dadurch. Ich habe das Gefühl, als wäre ich der Erste auf dem Minenfeld gewesen und die anderen konnten dann so ein bisschen, oh, das ist nicht so eine gute Stelle, dann gehe ich mal hier lang. Wieder in dieser Tremperhölle waren und hier kommt man ja echt nicht weg, wenn man kein eigenes Auto hat. Das habe ich echt unterschätzt. Tja, jetzt verstehst du auch, warum hier mal weg wollen. Ist doch egal, lass uns doch einfach laufen. Ist doch scheißegal. Sag mal, du sprichst mal nur von Begemann. Was ist mit den anderen? Mit den Sternen zum Beispiel? Nee, die gab's damals schon. Also in Bad Salzuflen nur mit anderen Leuten, aber die klangen noch ziemlich anders. Der Frank Spilker, der ist dann ja später nach Hamburg gezogen, aber erstmal hat er in Hannover Zivildienst gemacht. In einer Nacht wie diese 1988. In einer Nacht wie diese 1988. Dann war das ja alles schon ganz schön zerstreut. Also einer in Hamburg, einer in Hannover, einer in Köln. Ja, stimmt, aber die hatten trotzdem immer noch dieses Klickengefühl. Auch als sie nach Berlin gefahren sind, da gab es so eine Musikmesse. So ähnlich wie später die Popcom. Popcom, ja. Wo Bands und Labels sich treffen und hoffen. Berlin Independence Days hieß das. In einer Nacht wie diese. Das war eine wahnsinnig spannende Zeit in meinem Leben natürlich. Ne? Also ich war 22 und wir waren immer nur in der Provinz und so und haben nicht viel von der Welt gesehen. Und das waren die ersten Schritte nach draußen und es kam ja auch Reaktionen. Einige von meinen Liedern handeln davon, dass man eine Gegend verlässt, aber die Gegend mitnimmt. Und ich glaube, als wir dann alle in der Großstadt waren, also Bernadette, Jochen, Michael und ich, wir waren alle dann stolz drauf, Provinzler zu sein und nicht so dekadent zu sein. Und wir haben, glaube ich, unsere Naturburschenkarte ziemlich plump ausgespielt auch oft. Wir hatten einmal die riesige Chance, sehr gut wahrgenommen zu werden. Wir haben 3 Tage im Café Swing gespielt, jeweils mit einem kompletten Set und mit allen Bands hintereinander. Café Swing, Musikclub in West-Berlin. Vor der Wende 1989 wichtiger Szene-Treffpunkt. Ich war ja eigentlich nicht richtig fast weltweit, weil ich habe schon in Hamburg mit meiner Band rumgemacht. Aber ich gehörte trotzdem dazu. Da hatten wir das erste Mal die Möglichkeit, so der Außenwelt gegenüber wie so eine kleine Gang zu sein. Guten Abend. Es kommt etwas zu leise, was? Ich hoffe, trotzdem zu hören. Also es war schon ziemlich aufregend. Ich wusste überhaupt nicht, wie man sich da verhält bei so einem Konzert. Wir haben 3 Tage gespielt, jeden Abend auf diesen Berlin Independence Days und wurden wahrgenommen auf einmal. Vorher waren wir ja so die Spinner vom Dorf, die da so schlagermäßig irgendwie versuchen, auf Deutsch ihre Geschichten zu erzählen. Und also weil es gab ja zur selben Zeit in Berlin auch einstürzende Neubauten und so ein Zeug. Also es gab schon extreme andere Kultur in Deutschland, zu der wir überhaupt gar nicht passten und wo die Leute wirklich nicht wussten, wie sollen sie das einordnen. Also wir wurden belächelt. In einer Nacht wie dieser ist es wichtig, dass nichts richtig wird. Weil es sonst zu viel wird, weißt du, es wird viel zu viel. Das war so die allerhärteste Ablehnung von so, also gerade diesem deutschsprachigen Kram. Es war halt Berlin, Kreuzberg, kann man sich vorstellen. Es war alles damals Berliner Krankheit irgendwie. Es durfte auf keinen Fall Pop sein. Da haben wir gespielt und dann gab es so Kommentare wie Dire Straits für Arme oder so. Und dann haben wir immer so dazwischen so gestört. Aber auch Fans, auch ne, Leute, die geklatscht haben. Ich weiß aber, dass ich damals total verunsichert war, weil man das echt ein hartes Pflaster war. Das Café Swing vom Metropol. Ich erinnere mich nur an die Shows und dass wir so. Ich glaube nicht, dass wir viel Begeisterung geerntet haben. So ein paar Leute meinten, na, so lustige Provinztypen, die über ihre scheiß Provinz singen. Dabei ist Andy Warhols Factory doch viel aufregender. Blöde Arschlöcher, keine scheiß Ahnung von gar nichts. Naja. Hallo Mama, bist du zu Hause? Schmeiß dein Zeug da einfach in die Ecke. Käffchen? Ja, gerne. Ich schau mir mal deine CDs an, ja? Ja. Oh, Tokyo Hotel? Ja, aber ist ein paar Jahre her. Steh ich aber zu, ja? Also kann ja nicht jeder so einen exquisiten Geschmack haben wie du. Aber sag mal, warum fanden denn die Berliner die Musik von denen so scheiße? Also, was du mir vorgespielt hast, das ist doch echt gut. Ja, konnten die Großstadt-Heinis uns Provinzler wohl nicht leiden. Naja, es gab schon ein paar Leute, denen gefiel die Musik. Zum Beispiel den von der Spex. Spex, Musikzeitschrift. 1980 in Köln gegründet. In den 80er und 90er Jahren die führende deutsche Musikzeitschrift mit subkultureller Ausrichtung. Naja, und die haben dann sogar ein Interview mit denen gemacht nach diesem Festival und sind dafür extra nach Bad Salzuflen gefahren. Und das war dann der Durchbruch? Schön wär's. Die meisten von denen erinnern sich heute nicht mehr so gerne daran. Weil ich gemerkt habe, wie wahnsinnig wichtig wir uns alle genommen haben. Und ich fand's total prätentiös und ganz schlimm. Also auch ich, weil ich gemerkt habe, wie ich gestrampelt habe, um vorzukommen. Mit Worten, mit Wichtigkeit, mit Humor, mit Witzen. Damals hab ich das nicht so wahrgenommen. Oder wenn ich es wahrgenommen habe, dann habe ich es sportlich gesehen oder so. Jetzt aber im Nachhinein, 20 Jahre später, denkt man, oh Gott, was sind das für Typen, die da wirklich um so eine Pole-Position kämpfen, ne? Und mit was für einem Ehrgeiz sind die da am Start. Das war einem dann ziemlich unangenehm. Klingt jetzt aber schon nicht mehr so ganz nach wir gegen den Rest der Welt, was Sie da erzählen. Nee, stimmt. Das waren im Grunde schon die ersten Risse. Also es ist ja dann in verschiedene Richtungen abgedriftet. Es war ja so, dass Frank und Jochen nach Hamburg gezogen sind und zusammen in eine Wohnung gezogen sind am Deich. Ich habe sie ein paar Mal besucht und dann haben wir das weitergemacht, uns Lieder vorgespielt und so weiter. Also das war vor Blumenfeld. Mhm, genau. Die Bienenjäger hieß die Band von Jochen damals. Klingt gut. Hast du das auf CD oder so? Nee, das findest du nur auf YouTube. Die Sachen vor Blumenfeld, die gibt es nicht auf CD. Klingt so ein bisschen wie Jochen Diestermeier heute, solo. Ich glaube, so der Schlüsselaugenblick der Hamburger Schule ist, wie Jochen von Dietrich Dietrichsen abgelehnt wird. Dietrich Dietrichsen. Kulturwissenschaftler, Kritiker, Essayist. In den 80er und 90er Jahren Chefredakteur und Mitherausgeber der Spex. Gilt als einer der führenden deutschen Pop-Theoretiker. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie zentralistisch die Musikszene war. Es gab ein paar bedeutende Gestalten. Zum Beispiel den Schriftsteller Dietrich Dietrichsen, der sowas wie die Losungen ausgab. Man musste die neueste Dietrich Dietrichsen-Losung kennen, sonst war man ein Idiot. Man musste auch die Parolen lernen, man musste Worte benutzen, wie zum Beispiel in Differenz. Wenn man das Wort Differenz nicht kannte oder benutzen konnte, in einem Hauptsatz war man offensichtlich ein gehirnamputierter Spießer. Spielt Dietrich Dietrichsen seine Bienenjäger-Songs vor und Dietrich Dietrichsen findet das kitschig, ich weiß nicht genau, was seine Worte sind. Ja, wird also abgelehnt von dem großen Mann, von dem Diskursmeister. Ich weiß, dass er psychisch gelitten hat unter dieser Situation und also dass das so ein Wendepunkt war für ihn, dass er dann angefangen hat, komplett neu zu texten, also Musik neu zu denken oder so. Na, und das aber habe ich nicht mitbekommen über eine Diskussion mit ihm, sondern dadurch, dass es aus dem Nachbarzimmer in die Küche drang. Ich weiß aber schon, dass Jochen hat damals Zivildienst gemacht und sich da sehr aus dem Ausgehleben zurückgehalten hat oder zurückgezogen hat und ein Jahr lang wirklich genau überlegt hat, ich möchte jetzt meine eigene Sprache finden. Jochen ist entschlossen, was zu machen, was nicht einfach so abgetan werden kann. Und er schreibt dieses Lied von der Unmöglichkeit, Nein zu sagen, ohne sich umzubringen. Von der Unmöglichkeit, Nein zu sagen, ohne sich umzubringen. Auf Blumenfeld als erstes bin ich aufmerksam geworden auf eine Textzeile, die in einem Hamburger Plattenladen, da lag über das Cover, und riesengroß eine Textzeile. Und die Textzeile war, glaube ich, dich interessiert doch nicht das, was du erlebst, sondern nur das, wovon du erzählen kannst. Bums. Ja, also, ey, was für eine geile Textzeile. Und dann darunter, von der Unmöglichkeit, Nein zu sagen, ohne sie umzubringen. Ich so, ey, was für eine geile Textzeile. Kaufe ich mir sofort das Album. Jochen und Frank, die dann die Sterne und Blumenfeld gegründet haben, die dann so die politische Brisanz der Stunde aufgegriffen haben, um dann eine sehr diskursive neue Sprache zu erfinden. Beide. Also die haben ja auch zusammen gewohnt und haben sich da auch sehr aneinander entwickelt oder aneinander gerieben und sich weiterentwickelt. Und daraus ist dann halt diese irgendwie von irgendjemandem bezeichnete Hamburger Schule entstanden. Hamburger Schule. Sammelbegriff für mehrere Bands, die in den späten 80er bis 90er Jahren die Entwicklung der deutschsprachigen Popmusik beeinflussten. Neben Blumenfeld und den Sternen sind Tokotronic die bekannteste Hamburger Schule-Band. Vor allem ihr Umgang mit der deutschen Sprache war prägend. Auch für spätere Bands wie Kettka und Tomte, die gelegentlich als Hamburger Schule Nachfolger gesehen werden. 25.000 müde Knochen aufgepumpt zu neuem Leben. Mit Mitteln für die schnelle Tour. Die letzten drei Zellen in Reihe geschaltet und sind produziert. Ich konnte das immer jetzt nicht mehr. Tja, eben noch hier um die Ecke in diesem Studio am Waldrand rumgejammt und schon eine neue Musikrichtung namens Hamburger Schule erfunden. Ja, krass. Also ich finde das schon ziemlich beeindruckend. Und wahrscheinlich konnte das alles nur genau so entstehen, weil die halt alle miteinander befreundet waren und für eine gewisse Zeit alle so eng aufeinander gehockt haben, ja, oder? Ja, das klingt so. Auch echt Wahnsinn, dass hier in Bad Salzuflen wirklich keiner davon weiß. Mhm. Aber ey, wenn die da alle von früher erzählen, dann fehlt doch eigentlich immer der Jochen Diestemal. Warum eigentlich? Naja, das geht schon seit Jahren so. Der will irgendwie von der ganzen Zeit leider nichts mehr wissen. Der schweigt. Ach, typisch. So geheimnisvoll. Er hat immer noch den Regenmantel an. Ich glaube, dass er damit nicht in Verbindung gebracht werden möchte. Also, dass er sich zu einem gewissen Zeitpunkt für sich entschieden hat, dass das ein Teil der Vergangenheit ist und mit seinem jetzigen künstlerischen Existenz vor allen Dingen nichts mehr zu tun hat. Deshalb wollte auch, dass die alten, fast weltweit Aufnahmen von ihm nicht so zur Verfügung stehen unbedingt. Seine ganze Haltung sagt, die Zeit, wo ich rumgesucht habe, ist nicht wichtig. Wichtig ist, was ich gefunden habe. Jochen war auch sehr beeinflusst oder sehr inspiriert von Bernd, auch von seiner Art zu reden. Und das floss auch so ein bisschen in seinen Gesang ein. Ich glaube auch so ein bisschen, dass Jochen deswegen seine alten fast weltweit Songs nicht mehr so gerne mag, weil er diesen Einfluss so extrem hört und weil er sich erst später davon losgelöst hat. Ich finde es schade. Ich finde es toll, wenn alles, was wir gemacht haben, draußen im Sonnenlicht klar zu besichtigen wäre. Das fände ich schön, auch weil es mir selbst Klarheit gibt. Ich rede gerne über die Zeit. Ich rede auch mit Jochen über die Zeit. Einmal im Jahr muss ich Jochen sehen und ihn sprechen. Das ist wichtig für mich aus irgendeinem Grund. Ich möchte mich es gibt mir was ich nicht beschreiben kann. Es gibt jedem Menschen, glaube ich, was mit seiner Geschichte in Kontakt zu sein. Und für ihn ist es vielleicht wichtiger, was Neues zu definieren für sich. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es für ihn ein Weg, vorwärts zu schreiten. Vielleicht sieht er das irgendwann mal anders. Tja, Ende der Story. Wenn auch kein besonders glückliches, hm? Ja, wieso? Die sind doch noch alle befreundet. Nur halt nicht mehr in diesem Kaff gefangen. Mhm. Also, ich finde das gut. Ja, aber mittlerweile leben die alle so übers Land verstreut. Weißt du, Bernd, Frank und Jochen in Hamburg, Bernadette in Berlin, die anderen hier in der Gegend. Irgendwie traurig, wenn so Freundschaften zu Ende gehen. Aber das ist logisch, weil sich die Biografien unterschiedlich entwickelt haben. Also, wir haben ja auch nur, glaube ich, ein Jahr da zusammen gewohnt, also Jochen und ich. Das war ein bisschen wie die Loslösung vom Elternhaus. Also aus diesen ewigen Diskussionen und Hinterfragungen, warum macht man etwas? Warum hast du diesen Song so geschrieben? Warum hast du den so aufgenommen? Hättest du es nicht anders und so weiter? Das war sehr inspirierend, aber halt auch kontrollierend auf eine Art. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass nachher so ein extremer Bruch da war. So eine Situation, wo ich gemerkt habe, da ist ganz viel Ehrgeiz im Spiel. So, und dass dieses zunächst behauptete gemeinsame irgendwas machen plötzlich zu Ende ist, wo es darum geht, in dieser Szene Fuß zu fassen, ja, dieser Hamburger Szene oder beziehungsweise diesen Sprung zu machen zum überregionalen Wahrnehmung eben. Das habe ich sehr deutlich in Erinnerung, dass da Ellbogen eingesetzt wurden. Hier komme jetzt ich und das ist jetzt mein Platz und ich muss mich von dir abgrenzen, weil du bist nicht auf meiner Seite. Also das war für mich so immer 1993. Ab da war quasi fast weltweit, also der Gedanke, so gemeinsam was zu machen oder so beendet. Das ist ja schon voll spät. Ich verpasse meinen Zug. Ach, du fährst heute noch zurück? Ja, also ich habe eigentlich Uni morgen und deshalb muss ich... Was ist denn aus dem Mann mit den Haferflocken geworden? Frank Werner, also der lebt immer noch hier. Der arbeitet jetzt als IT-Spezialist, habe ich gelesen. Und er betreibt so ein bisschen das Archiv. Also der sammelt alles über die Zeit auf seiner Homepage. Ich frage mich manchmal, ob der wohl irgendwie enttäuscht ist. Wieso? Der wohnt doch freiwillig hier. Also warum sollte der enttäuscht sein? Ja, weil alle Freunde von früher rausgezogen sind und so zumindest halbwegs Popstars geworden sind. Nur er nicht. Das sind halt meine Freunde. Also wenn ich jetzt Michael am Telefon habe oder Frank, dann sind das ja Freunde von mir. Also das heißt, ich habe jetzt nicht das Gefühl, die sind verloren gegangen in den Großstädten. Das nicht. Der Kontakt ist über die Jahre immer da geblieben. Also sei es zu Andreas Henning, der in Bielefeld wohnt, oder sei es zu Frank Spilker, der in Hamburg wohnt. Also mit Bernd telefoniere ich zweimal im Jahr, einmal im Jahr. Mit Michael Gierke ungefähr so oft. Frank Spilker habe ich eine Zeit lang oft gesehen in in Hamburg. Andreas Henning habe ich ewig nicht gesehen. Achim Knorr habe ich auch sehr lange nicht gesehen. Ist leider kein Kontakt mehr. Und Frank Werner sehe ich ab und zu, auch wenn ich in Bad Salzuflen bin, den besuche ich dann. Zu vielen Leuten habe ich leider keinen Kontakt mehr. Also vor allen Dingen, deren Wege sich schon quasi vor 20 Jahren getrennt haben. Es gibt einen Haufen sozialer Beziehungen, von denen man weiß, dass sie leiden, wenn man sich räumlich entfernt. Das schon. Ich glaube auch, dass viele deshalb so eine Ambition, woanders hinzugehen, auch durchaus mal begraben. In der Zeit habe ich vielleicht gedacht, meine Güte, jetzt verändere ich die Welt. Aber im Nachhinein hat sich meine Welt verändert. Stadt ist weder groß noch klein. Du willst also wirklich schon fahren? Ja, ich muss. Oder meinst du, ich soll mir den Kurpark unbedingt noch angucken? Schwäne füttern? Nee, aber so schlimm war es ja nun auch nicht, oder? Ah. Weißt du, wenn man sich hier wohlfühlt, dann ist das okay. Aber ich kann auch schon verstehen, dass die meisten von denen aus dem Kaff raus wollten. Dahin, wo es erstmal fremd ist und riesig und überwältigend. Ich muss jetzt wirklich los. Weißt du was? Ich komm mit. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist immer noch so, wenn ich die Leute sehe von damals, da ist eine besondere Verbindung. So. Man teilt eine Geschichte. Also wenn ich Bernadette treffe oder so, auch wenn wir auch nicht viel miteinander zu tun haben mehr, weiß man, dass man irgendwie aus demselben Nest kommt. So. Und so richtig vorbei ist es eigentlich nie. Das ist nie vorbei, es ist sogar fast mehr denn je. Es wäre das Ende von Kummer und Leid, Bad Salzuflen weltweit. Bad Salzuflen weltweit. Die Geburt des Diskurs-Pop aus dem Geiste der Kurtaxe. Ein Feature von Heiko Bär und Christian Möller. Mit Frank Spilker, Bernadette Lahengst, Markus Wiebusch, Bernd Begemann, Frank Werner und Christoph Jacke. Es sprachen Fabian Busch, Natalia Ruziewicz und Inga Busch. Und die Kriege würden aufhören, wenn alle wie Bad Salzuflen wären. Technische Realisation Dirk Hülsenbusch, Mechtild Austermann und Thomas Kupilas. Nur auf dem Schützenfest manchmal nicht. Regieassistenz Gerrit Bohms. Regie Susanne Krings. Redaktion Nathalie Chalms. Was heißt offen, red, white? Was heißt offen?